D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. In vielen Fernsehserien und dramaturgischen Handlungsanweisungen ist es ja so, dass man das Ende zum Anfang bringt und dadurch eine bestimmte Spannung hervorruft. Und ich beschreibe euch jetzt mal hier die Situation, in der die Sendung Eine Stunde Netzbasteln heute am Mittwochabend, den 22.04. auf D-Radio Wissen, endet. Ich sitze hier schon ein bisschen angedödelt im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg neben meinem Fahrrad. Das ist ein Fahrrad, ein ganz normales Herrenfahrrad, zwischen dessen Gestänge ein Kasten montiert ist, in dem gibt es Gin und Tonic und es gibt eine Musikanlage und einen Raspberry Pi Minicomputer und auch eine Lichtorgel. Die orgelt hier gerade ganz schöne Farben in die Luft und das ist das Resultat der kommenden Stunde, in der wir ein Barfahrrad bauen. Mein Name ist Moritz Metz und ich wünsche euch sehr viel Spaß in dieser kommenden Stunde. Wir gehen erstmal zum Schreinermeister und vielleicht ist es auch ganz gut, dass jetzt erstmal der Anfang kommt, weil da habe ich noch nicht so ganz einen Sitzen wie jetzt. Cheers! So, da sind wir wieder jetzt in einem, man hört es wahrscheinlich schon am Raumklang, in einem großen Kellerraum in einem Hinterhof in Kreuzberg bei Livius. Hallo! Hallo! Du bist Schreinermeister und hast ja deine Werkstatt. Genau. Was baust du hier sonst, außer Barfahrräderkisten? Jetzt gerade bauen meine Kollegen einen Marktstand. Ich habe eine kleine Yacht gebaut für ein Kind als Spielboot und als Bett. Und ansonsten mache ich gerne Kneipeneinrichtungen und Möbel. Ja, ich habe schon echt viele Sachen gesehen, die du gebaut hast. Wir kennen schon seit über 12 Jahren oder so. Und du bist der Schreiner meines Vertrauens. Deswegen bin ich jetzt auch hierher gekommen mit diesem Bild. Das ist ja irgendwo im Netz aufgetaucht und die Radio Wissen hat das geretweetet. Ich weiß gar nicht, wo das war. Wahrscheinlich war das irgendwo in Brooklyn. Man erkennt an dem Fahrrad jetzt auch nicht, ob das in Deutschland ist oder sonst wo. Das Bild könnt ihr euch auch angucken auf dradiowissen.de und dann weiterhangeln zu Eine Stunde Netz oder auch einfach über netzbasteln.de, so heißen wir auch bei Twitter oder Facebook. Und hier ist das Bild, weißes Fahrrad auf einer grünen Wiese und da ist eben in die Mitte dieses Fahrrades ein so ein Holzkasten, der so dreieckig ist eigentlich oder fast dreieckig eingebaut. Wir haben es gerade schon ein bisschen überlegt und festgestellt, das Ding ist nach unten hin nicht ganz dreieckig, weil... Ja, das würde sonst stören bei den Pedalen und deswegen ist es unten so ein bisschen abgeschnitten. Und an der Seite hat es eine Klappe, man kann es quasi aufklappen und das wird dann zur Bar. Genau, dann entsteht so ein kleiner Tisch, wo dann zwei so Becher und ein kleiner Teller stehen. Es sieht aus wie eine Bar, weil da drin eben eine große Flasche Grape Tonic oder sowas steht. Und dann sind da so verschiedene Schnäpse, die da stehen. Ich glaube, das eine ist wahrscheinlich Gin, das andere, was sind das Rote? Das dürfte Whisky sein. Ja, wahrscheinlich. Und dann hat er hinten noch so eine Kühltasche auf dem Fahrrad drauf, die werden wir jetzt nicht basteln dieses Mal. Uns geht es jetzt um diesen Kasten. Und er hat dann noch so eine rote Flasche, die sieht ein bisschen aus wie so ein Düsenantrieb für das Fahrrad. Das ist wahrscheinlich irgendwas zum Sprudeln, oder? Also da ist ja so ein Gasanschluss unten dran. Da kann er vielleicht irgendwie Sauerstoff, oder? Vielleicht, das ist auch der Rocketantrieb. Ja, sehen wir es mal so, das ist irgendein amerikanischer Rocketantrieb. Was noch drin ist, das sind zwei so kleine Lautsprecher, so Mini-PC-Boxen, die da reingehängt sind, verkabelt. Die habe ich jetzt schon mal mitgebracht, hier so Sabats CAS3 Compact Active Speaker. Die sind original aus den 80ern, sehen noch ziemlich neu aus. Da müssen wir auch darauf achten, dass die von der Breite her reinpassen. Genau. Genau. Jetzt hat der dafür so ein helleres Holz verwendet. Kann man erkennen, was das ist? Wahrscheinlich Fichte oder Kiefer oder so, oder? Das sieht aus, als hätte sich da irgendwie auf dem Sperrmüll bedient. Ja. Aber wir haben ja eine Tischlerei und wir werden diesmal eine schwarze Case-Bauplatte benutzen. Gehen wir mal rüber zu den Holzplatten. Da können wir dann auch gleich noch ein Foto machen. Man sieht jetzt hier schon lauter Regale, die hast du auch gebaut. Die sind eben auch aus diesen schwarzen Holzplatten. Man nennt die Case-Bauplatten, weil eigentlich so Flight-Cases daraus gebaut werden, aber... Die sind schön schwarz und schön beschichtet und deswegen baut man auch Möbel draus. Mhm. Diese Schränke sind jetzt für ein Hotel, das wird mal eine Garderobe. Und die sind beschichtet, ich weiß das, weil wir im Radiobüro in unserem Studio auch viel damit schon gebaut haben, mit Melaninharz. Melaminharz. Okay. Was sind da die Eigenschaften? Also wasserdicht? Wasserdicht, ja, man kann es abwaschen, es ist kratzunempfindlich. Gibt es in allen möglichen Farben. Wir nehmen jetzt hier einfach schwarz. Passt auch zu meinem ollen Fahrrad. Das ist nämlich auch schwarz. Das ist nämlich auch schwarz. Das haben wir ja schon mal bei Netzbasteln vor einem Jahr, als da der Frühling kam, repariert. Also es ist ja ein Herrenfahrrad. Also wenn man sich es von der Seite vorstellt, hat man wie ein Dreieck zwischen dem Rahmen. Und da brauchen wir eine Länge von 53 cm Und eine Höhe von 33 Zentimeter. Da müsste dann auch eine Flasche reinpassen. Okay, da, ja genau. Wir haben gerade schon so Bierflaschen hergenommen und haben festgestellt, die sind hier so eine Plopp-Verschluss-Bierflasche, die ist 7 Zentimeter dick, ne? Genau. Aber es ist ein bisschen besser, wenn wir 8 oder 9 Zentimeter haben, damit die Lautsprecher auch noch elegant reinpassen. Okay, dann müssen wir jetzt als erstes wahrscheinlich mal anzeichnen. Wie macht man das denn professionell? Also ich würde es jetzt einfach irgendwie hinhalten und dann wahrscheinlich mich total versägen. Ja, wir können ein Winkelmesser benutzen. Okay. Und dann machen wir eine kleine Zeichnung zum Rahmen und das werden wir dann aufs Holz übertragen und mit der Kreissäge aussägen. Okay, das machen wir mal und zwischendrin einen kleinen Zeitsprung. Bis gleich. So, Zeitsprung vorbei. Wir haben jetzt den Fahrradrahmen ausgemessen und während die Kollegin auch noch nebenan an einer Tür hämmert, haben wir jetzt hier ausgemessen 36, 56, 52, 18 und Livius setzt schon mal die Schallschutzkopfhörer auf. Hörst du mich noch? Ja! Und jetzt wird eine bisschen dickere Platte durch die Kreissäge geschoben mit einer Breite von 12 cm. Ne, aber eigentlich müsste die doch weniger breit sein als 12 cm, weil wir ja noch die Außenwände der Außenplatten haben. Genau. Wir müssen jetzt messen. 7 mm. 7 mm mal 2, 14. Und dann ziehen wir das von 12 ab, haben wir also 10,6. Das kleine 1x1 ist auf jeden Fall wichtig, wenn man schreinern will. Ja. Wie oft verrechnest du dich? Nie. So geht's. Nein, das kommt natürlich vor, aber Kopfrechnen braucht man oft. Ja, und man muss halt irgendwie dran denken, dass noch irgendwelche Zwischenmaße dann da reinkommen und so weiter. Hier in der Schreinerwerkstatt. Und jetzt wird die große Kreissäge angeworfen. Und aus einer 1,5 cm dicken Platte. Jetzt brauchen wir noch den Winkelmesser, um die einzelnen Teile des Rahmens so zu verbinden, dass sie dann später auch genau in den Fahrradrahmen passen. Ah, okay, dass die Teile so aufeinander sitzen. Das kann man relativ schwer erklären, aber ich mache auch davon ein Foto. Wie sieht so ein Winkelmesser aus? Also beiden Teile werden schräg und zusammen ergeben die dann quasi einen Winkel. Die ergeben dann das so, dass die dann wieder zusammenpassen, dann sitzen die schräg aufeinander. Leimt man die dann zusammen oder Schrauben geht dann da auch noch, oder? Ja, leimen ist eleganter. Okay. Wir wollen es ja auf jeden Fall elegant. Dann mal los, Winkel messen. Livius holt hier gerade so ein Gerät aus einem kleinen Etui. Das sieht aus wie so ein Feinmechanikerwerkzeug. Das kann ganz genau Winkel messen, wenn man die dann ranhält mit diesem Rad in der Mitte. Genau, ja. Das ist sehr präzise. So, du hast jetzt hier 72 Grad gemessen und wir sind jetzt wieder an dem Zettel, wo das alles aufgezeichnet ist. Das ist der Winkel unter dem Fahrradsattel. 72 Grad, das heißt, was muss man jetzt machen? Theoretisch müsste man das jetzt durch zwei teilen, damit jedes einzelne Teil den halben Winkel hat. Ja. Das geht aber nur bis 90 Grad. Jetzt haben wir hier aber einen Spitzenwinkel. Ja, der ist sozusagen größer als ein rechter Winkel, weil es ja um kleiner diesen Innenwinkel geht. Rechter Winkel. Ja, kleiner, ja, so kann man es sehen, ja. Der ist kleiner als ein rechter Winkel. Genau, das heißt, die Hälfte eines Spitzenwinkels wäre ein sehr spitzer Winkel. Und das kann man auf der Kreissäge schlecht sägen. Deshalb werden wir jetzt dort keine Gärung schneiden, sondern die Teile stumpf zusammenfügen. Das heißt, dann müssen wir den von 90 Grad die 72 abziehen, dann bleiben uns noch 18 Grad. Okay, bin ich gespannt, ja. Okay. So wird das angesägt und das Gleiche machen wir jetzt auch noch bei den anderen Winkeln. Und derweil wieder ein Zeitsprung, weil sonst kann man sich ja hier überhaupt nicht konzentrieren auf die Winkel und die Maße. So, jetzt haben wir uns genügend konzentriert und sind ganz schön zu einem Ergebnis gekommen. Das war eine Stunde voller Winkel berechnen, Winkel sägen und irgendwie gucken, ob es passt. Aber jetzt passt's. Ja, sieht gut aus. Jetzt haben wir ja hier einen Rahmen schön zugeschnitten mit Winkeln dran. Jetzt müssen wir das natürlich verbinden. Dazu, wir haben an den unteren beiden Ecken eine Gärung geschnitten. Die können wir mit einem Tischlertrick mit Klebeband verleimen. Und an den beiden oberen Ecken werden wir mit einer Maschine ein Lamello setzen. Das alles gleich nach der Musik bei Eine Stunde Netz basteln. Die 29. Ausgabe, in der wir uns eine Fahrradbar aus dem Netz rausbasteln. Da gibt es ein Bild und das versuchen wir nachzubauen, denn der Frühling ist da. Jetzt haben wir hier so Fugen reingemacht in die Bretter, dass man die dann mit so Holzplättchen, die da reingesteckt werden, zusammenstecken kann. Das ist Lamello. Genau, das ist eigentlich der moderne Dübel. Heißt auch Flachdübel. Ah, genau, sind so Holzplatten. Und jetzt nimmst du hier Klebeband. Tischlertäser. Ja. damit kann man die Teile erstmal verbinden. Das ist dann wie, naja, wie ein Faltmodell. Man klebt das Tesa auf die Holzplatten, die man vorher auf Gärung geschnitten hat. Dann dreht man das Ganze um, gibt eine Leim an und dann kann man das Ganze zusammenfalten. Okay, das ist Livio Serra, Tischler, Schreinermeister, je nachdem. Das ist eigentlich das gleiche, Tischler und Schreiner, ne? Ja, Schreiner ist der süddeutsche Begriff und Tischler eben der norddeutsche. Und das ist die Schreiner-Tischler-Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend bei die Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und wir bauen heute ein Barfahrrad, also ein Fahrrad, das unter der Herrenstange da so im Rahmen drin einen Kasten hat, den kann man ausklappen und was sieht man dann? Eine richtig schöne Bar oder ein Picknickbehälter, mit dem man dann schön im Frühling auf der Wiese Picknick machen kann. Das ist natürlich auch alles eine Lehre in schönen Schreinern und das passiert ja auf jeden Fall. Wir haben diesen Rahmen jetzt, der da diesen Kasten, den Außenrahmen, wir haben jetzt diesen Außenrahmen so zusammengesägt, dass er wirklich schick zusammensitzt und jetzt wird das Ganze geklebt. Was nimmt man da normalerweise für Leim? Ponal, Holzleim. Ja, Express. Das heißt, Ponal Express geht noch schneller. Dann ist man in einer Viertelstunde, kann man es wieder lösen. Okay, ist natürlich gut, weil unsere Sendung heißt ja Eine Stunde Netzbasteln. Und ich habe mal gelernt, dass eigentlich Holzleim manchmal stabilere Verbindungen herstellt, als das Holz eigentlich selbst schafft. Ja, das ist meistens so. Wenn man dann die Tischplatte bricht, wird sie nicht an der Leimfuge brechen. Währenddessen hast du gerade versucht, diesen Rahmen für den Barkasten einzupassen. Passt rein, ne? Passt rein, ja. Passt super. Okay. Das war der Test. Und jetzt verleimen wir es. So, jetzt wird hier Leim reingepupst. Flasche leer. Jetzt kommt's. Eine Bahn, noch eine Bahn. Einfach zwei so weiße Streifen rein. Man darf wahrscheinlich auch nicht zu viel Leim verwenden. Warte, ich mache noch ein Foto davon. Bevor du zusammenklappst. So, Herr Metz, jetzt wird's klar. So, jetzt wird das Ganze zusammengeklappt. Jetzt fixierst du das Ganze, wo der Leim wieder drin ist, wieder mit Tesafilm. Das ist spezieller Tesafilm. Das klingt immer so dilettantisch, alles, was man mit Tesafilm macht. Ja, aber der Tesafilm, der lässt sich eben gut dehnen und der erzeugt so eine Spannung, ja. Das ersetzt eine Zwinge. Okay. In vielen Fällen. Eine Schraubzwinge? Genau. Der überschüssige Leim, der sich jetzt an den Stellen, wo zusammengepresst wurde, rausdrückt, den muss man möglichst schnell wegmachen oder ist das egal, den kann man dann später auch schön wegmachen? Das ist eine Glaubensfrage. Okay. Was sagen die einen? Das gerne sofort mit Wasser, andere machen das gerne, wenn es trocken ist. Hauptsache, es hinterlässt keine Rückstände. Jetzt sieht der Rahmen echt schon schick aus, jetzt muss man natürlich warten, jetzt macht es Livius mit einem schwarzen Lappen, macht den überschüssigen Leim weg und wir müssen jetzt wieder ein bisschen warten und können in der Zeit zwischendrin schon mal die Rückplatte angehen. Ja, die werden wir jetzt zuschneiden und dann können wir die hier schön drauf tackern, schrauben. Viele Möglichkeiten. So, zugeschnitten sind die Bretter jetzt, eben diese Seitenplatten und jetzt werden sie schon festgeschraubt. Ja, wir haben hier ein schönes Schraubenbild gemacht. Was ist ein Schraubenbild? Immer schön gleiche Abstände, damit es auch schön aussieht. Zwischen den Schrauben und dann hast du auch noch vorgefräst. Vorgefräst, dass die Schrauben schön in den Löchern versinken und plan sind. Das sind auch nicht so Kreuzschlittschrauben oder so, sondern so Inbusschrauben mit diesem Innensechskant. Markenware in Silbern. Sieht ganz schick aus. Ja, ein bisschen wie so, wie hast du gesagt vorhin, wie Nieten. Wie Nieten am Auto, ja. Und was vorher geschehen ist, war das mit der Seitenplatte, da hast du einfach den Rahmen auf eine große Holzplatte von ein bisschen dünnerem Holz draufgelegt und bist dann einmal mit dem Bleistift außen rum gegangen und dann hast du das wieder mit der Kreissäge ausgesägt. Man kann da mal so mit Augenmaß auch mal arbeiten, oder? Ja, das war jetzt zwar mit Augenmaß, aber trotzdem genau zugeschnitten. Ja, wenn man hier drüber langt, das ist wirklich total genau, sitzt sehr plan drauf. Man hätte das wahrscheinlich auch alles am Computer zeichnen können und dann irgendwie Lasercutten lassen oder mit einer, was gibt es da noch für Geräte? Das heißt CNC-Maschine und das ist eine Maschine, die hat im Prinzip alle Werkzeuge an Bord und kann nach einer Computerzeichnung Teile aussägen. Fräsen dann wahrscheinlich mit so einem sich drehenden Teil, was von oben runterkommt, das CNC-Fräse, oder? Ja, entweder fräsen, aber sie haben auch Sägeblätter dran teilweise. Ja. Was macht dir mehr Spaß, so von Hand arbeiten oder die Sachen am Computer planen und dann kommen sie aus der Maschine raus? lieber von Hand. Okay, von Hand werden jetzt hier gerade, also fast von Hand mit dem einfachen Bohrschrauber, werden jetzt hier die Schrauben reingedreht von dem Deckel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wollen wir es ja als Tischplatte haben zum Runterklappen und da brauchen wir dann noch Scharniere. Dann machen wir am nächsten Tag weiter und jetzt sind wir am Rumknobeln. Jetzt steht da eine so eine kleine Plop 0,33er Bierflasche und eine 0,5er Limo-Flasche. Schon ziemlich eng da drin eigentlich. Ja, und die Boxen müssen auch noch da rein. Die beiden kleinen Lautsprecherboxen. Vielleicht überlegen wir uns da auch noch was anderes. Dann gewinnt man ein bisschen Platz, weil dann könnte man hier auch noch so Schrägsachen reinstellen. Gucken wir nochmal auf. Wir dürfen die Gläser nicht vergessen. Gläser müssen auch noch rein, ja. Das heißt, ich gehe jetzt dann noch zum Baumarkt und besorge solche Schellen, mit denen man das befestigen kann, dann die richtigen Schrauben, um die Scharniere anzubringen und vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen Dämmstoff, dass dann die Gläser nicht so drin rumklappern. Genau, und dann haben wir uns noch ein sehr schickes Detail überlegt. Wir werden da nämlich ein Möbelschloss einbauen, sodass uns in Berlin auch keiner den Gin klaut. Ja genau, es ist ja auf jeden Fall wichtig, wenn man da in Kreuzberg im Park ist. Wer weiß, was da alles für Leute unterwegs sind, die dann den Gin klauen wollen. Deswegen abschließbar muss es auf jeden Fall sein. Das aber dann morgen. Wie gesagt, so ein Projekt dauert dann doch immer ein bisschen länger, als man denkt. Aber dafür wird es dann auch besonders gut. Eine Stunde Netz basteln. Jetzt hat der nächste Tag angefangen und bevor ich gleich wieder in die Werkstatt von Livius fahre, wo wir das Barfahrer zu Ende bauen, das heute unser Bastelprojekt ist, siehe auch die Bilder auf netzbasteln.de, verlinkt dann auf die radiowissen.de. Da vorher fahre ich noch vorbei bei meinem Freund Georg und den kennt ihr schon aus einer Netzbastelausgabe, wo wir mal eine Cappy gebaut haben, die Fernseher ausschalten kann. Hallo. Hallo. Heute hast du eigentlich sowas Ähnliches gebaut hier in deiner Werkstatt, ich war jetzt aber gar nicht richtig dabei. Und zwar, jede anständige Bar braucht ja eine Art Lichtorgel, ne? Genau, bunte Lichter sind ein Muss auf jeden Fall. Ja. Genau, und die wollen wir in das Fahrrad dann einbauen, der Kasten ist noch nicht ganz fertig, aber was du gebaut hast, ist fertig. Und zwar ist es hier ein Kabelgelüt und dann ist da noch so eine kleine Mini-Tupperbox, paar Zentimeter groß mit einem grünen Deckel da drin. Ist ein Potentiometer, da kann man irgendwas einstellen. Du wirst mir das bestimmt erklären. Aber erstmal noch, was da rauskommt, ist dann so ein ungefähr 80 Zentimeter oder Meter langer Streifen mit lauter kleinen Leuchtdioden drin und die können jetzt bunt blinken. Genau, das sind 60 Leuchtdioden oder noch ein paar mehr. Das ist so ein Band, wo man jede einzelne Leuchtdiode eine Farbe zuweisen kann. Und dann habe ich jetzt daraus eine Lichterorgel gebaut im Endeffekt. Also dieses Band kann man fertig kaufen. Und ich habe jetzt eigentlich nur noch einen kleinen Chip genommen, der normalerweise in solchen Equalizern, in so Anzeigen benutzt wird. Mhm. Und der gibt mir jetzt sozusagen immer für die einzelnen Frequenzbereiche einen Wert raus und das übersetze ich in Farben. Das heißt, die tiefen Töne machen ein bestimmtes Licht auf einer Seite des Bandes und die hohen Töne auf der anderen und je lauter, desto unterschiedliche Farbe dann. Genau. Also ich habe jetzt einfach mal so einen Regenbogen als Grundlage genommen und die blauen sind die Tiefen und dann geht es halt so hoch bis zum Grün und es muss man einfach sehen. Ja. Ich bin echt gespannt. Wir werden dann, wenn es dunkel wird, im Park das Ganze spätestens ausprobieren. Da sind zwei Klinkenstecker dran, da kann man es an Handy anstecken. Und dann das andere ist dann wieder, dass das Gerät, das Audiosignal wieder durchgeschleift wird. Dass man dann noch einen Lautsprecher auch noch anschließen kann. Genau, das wird einfach dazwischen geklemmt und dann blinkt es halt schön mit dem Takt. Jetzt nochmal kurz zu den technischen Innereien. Du hast das gebaut mit einem Arduino. Das ist dieser Mini-Chip, der uns auch schon bei dieser Fernsehausschalt-Fernbedienung geholfen hat, den man in vielfältigster Weise programmieren kann. Und da hast du sowas genommen, was schon gab und da rein geflasht. Genau, also das ist so ein Ding, das heißt Blinky Tape. Das ist ein Produkt, was halt als Open Hardware existiert. Das heißt, da sind die Baupläne da, da ist die ganze Programmierung ist auf der Webseite. Und ich habe die jetzt mir genommen und einfach abgewandelt. Also da sind noch vier Anschlüsse frei gewesen und an die habe ich jetzt den ganzen Rest angelötet und damit hat es jetzt eine ganz neue Funktionalität, die vorher nicht da war. Und diese Bänder, diese Leuchtdiodenbänder, die kann man richtig als Meterware bei eBay kaufen? Die kann man bei verschiedensten Internetversendern kaufen und die haben halt alle so ein gleiches Protokoll, mit dem die das ansteuern können. Und da genau kann man jede einzelne Leuchtdiode mit einer eigenen Farbe adressieren dann. Das wäre eigentlich auch nochmal ein ganz anderes Projekt, was man da noch alles damit machen könnte. Naja, dazu später. Jetzt erstmal ab in den Park und vorher noch das Barfahrrad fertig bauen. Vielen Dank, Georg. Bitteschön, ciao. Von der Elektrowerkstatt wieder zurück in die Holzwerkstatt zu Livius. Hallo, Livius. Hallo. Guten Tag. Na, heute ist ein neuer Tag und heute sind wir ganz schön weit gekommen. Man kann jetzt hier auf- und zumachen. Mach mal. Du hast heute Vormittag noch ein Schloss eingebaut. Man kann diesen ganzen Kasten jetzt versperren und wieder aussperren. Alles sehr schick geworden. Finde ich auch. Fotos, wie gesagt, von dem, was wir da gebaut haben, auf deradiowissen.de oder auch der Link auf netzbasteln.de. Und da müsst ihr auf Netzbasteln 29 klicken. Wir bauen heute, wie gesagt, einen Barkasten, eine Barbox für Bikes, für Fahrräder. Und da haben wir es jetzt schon ganz gemütlich eingerichtet. Also man kann jetzt die Klappe schließen. Wir haben die Winkel befestigt mit so Flachschrauben. Da hattest du vorher noch ein bisschen das Holz so vertieft, dass die Winkel da auch schön drin laufen. Wahrscheinlich Standard. Genau, ja. Ein Schloss haben wir noch eingebaut und eine Box gibt es da drin. Eine Flasche Gin, zwei Flaschen Tonic, zwei Gläser und natürlich Strohhalme. Den Gin probieren wir später natürlich noch aus. Jetzt nochmal zu den mechanischen Sachen. Die Schnur, die hält die Klappe. Wenn man aufklappt, dann soll das ja ein Tisch werden. Und auf diese Klappe, so klingt die, wenn sie runterfällt, da müssen wir dann später noch einstellen, wenn das Ganze am Fahrrad befestigt ist. Ach genau, diesen Knoten könnte man noch beschreiben, den du da gemacht hast, den zum Einstellen. Ja, da habe ich mich erinnert, wenn man ein Zelt aufstellt, dann kann man so eine kleine Schlaufe in die Schnur machen und dann kann man das an jeder Position fixieren, sodass es die Bar quasi immer gerade ist. Das müssen wir dann später, wie gesagt, ausprobieren. Vielleicht sollte man auch noch an den Fahrradständer unten eine Platte ranschweißen, dass das auf der Wiese besser steht. Oder wir nehmen einfach ein kleines Stück Holz mit und legen das dann unter. Dann hast du hier noch so eine Gummimatte reingeklebt. Die ist so eine Barmatte, das erinnert an so Pubs, finde ich. Genau, da kann man sein Glas abstellen und dann rutscht es auch nicht. Dann rutscht es nicht und wenn es ausläuft, dann läuft es so elegant zur Seite ab. Und dann läuft es eben, dann steht das Glas nicht in so einer Pfütze. Ich glaube, das ist der Trick bei diesen Barmatten. Ja, ist auch ein bisschen lustig. Das Ganze ist natürlich eine wahnsinnig ernste Angelegenheit. Ansonsten hast du noch so ein kleines Brett reingebaut. Da stehen jetzt hier zwei Gin Tonic Gläser drin. Und naja, für die Strohhalme liegen jetzt einfach da oben drin in ihrer Plastikverpackung, sehen hübsch aus. Die sind jetzt nicht richtig perfekt befestigt. Jetzt muss das Ganze noch ans Fahrrad rangemacht werden. Dazu räumen wir es jetzt wahrscheinlich nochmal aus oder wir sperren es einfach zu. Wir können es einfach zumachen. Okay. Klappe zu. Das Ganze schließt auf jeden Fall jetzt echt perfekt. Und wenn man diesen Kasten sieht, denkt man sich, ja, hat bestimmt 800 Euro gekostet. Wertvoller ist das Fahrrad. So, jetzt probieren wir das mal aus. So, Livius passt jetzt den Kasten. Er schiebt den Kasten da am Rad rein. Wir haben uns ja sogar dann doch noch verrechnet und haben festgestellt, dass es wahnsinnig knapp ist, dass die Pedale an der Seite an den Kasten nicht anschlagen, stimmt? Aber es funktioniert. Okay. Jetzt wird das Ding reingetrieben. Das muss ganz gerade rein. Es gibt da noch am Fahrrad zum Muffen. Ah, jetzt rutscht's. So, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir noch so Schellen besorgt. Damit schrauben wir es jetzt am Fahrrad fest. Dass es eben nicht raus abhauen kann. Und ich habe große und kleine Schellen besorgt. Ja, wir nehmen oben die kleinen und unten nehmen wir eine große. Ja, das sollte reichen. So, jetzt werden diese Schellen draufgesteckt. Ich greife mal währenddessen zur Kamera und mache nochmal ein Foto für euch. Seht ihr dann auf deradiowissen.de, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze hier funktioniert. In der Schreinerwerkstatt von Livius Hera in einem Hinterhofkeller in Kreuzberg. Die Kiste sieht schon ziemlich gut aus und wenn wir sie dann befestigt haben, dann müssen wir noch die Leuchterkette einbauen. Die hat hier schon im Test funktioniert. Da müssen wir noch ein bisschen was löten daran und dann geht's ab endlich in den Park. Und dann können wir anstoßen. Bis gleich. Ja, es ist schon ein bisschen anderes Fahrradfahren hier mit der Kiste zwischen den Beinen. Die ist ja wirklich genau so breit, dass die Pedale noch so zwischenpassen. Ihr hört eine Stunde Netz basteln am Mittwochabend. Mein Name ist Moritz Metz und mit der fertig gebauten Kiste habe ich mich jetzt aufgemacht in den Görlitzer Park, das alte Drogenloch von Berlin. Kreuzberg und da wollen wir zu allem Überfluss auch noch eine rollende Gin Tonic Bar aufmachen. Der Park ist richtig voll mit Spaziergängen, mit Leuten, die mit ihrem Fahrrad auf die Wiese gefahren sind und sich auf eine Decke gesetzt haben. Genau das habe ich auch vor, wieder mit Livius, der ist schon mal vorgefahren, mein Schreinermeisterfreund, der mit mir diese Kiste, in der die Bar ist, gebaut hat. Und ich glaube, der ist da irgendwo da oben auf dem Berg. Da ist am meisten Sonne. Livius! Da oben ist zu windig, okay, dann gehen wir hier irgendwo auf die Wiese. Und wie fährt sich dein Barrad? Ja, es ist schon ein bisschen anders, also man muss so ein bisschen breitbeinig drauf sitzen. Die Beine schleifen ein bisschen am Kasten außen. Wenn ich jetzt da so ganz kurze Hosen an hätte, dann würde es wahrscheinlich ein bisschen unbequem sein. So geht's schon. Aber das Gewicht, der Schwerpunkt ist auf jeden Fall gut. Also man merkt, dass das weit unten ist und das ist ja immer gut bei Fahrrädern. Ist auch wichtig, eine gute Straßenlage zu haben nach drei Gin Tonics. Ja, ich weiß gar nicht genau, was da... Ich glaube, da wurden die Regeln nochmal verschärft, was Promille am Fahrrad angeht. Sieht auch gut aus, oder? Hier die Kiste. Sieht schick aus. So, wir haben jetzt eine Stelle gefunden im Görlitzer Park auf einer Wiese ziemlich nah am Krater und haben die gelbe Picknickdecke ausgerollt und das Fahrrad genau am Rand geparkt. Auf dem Gepäckträger ist noch eine Packung Crushed Ice. Für die gab es jetzt in der Bar erstmal noch keinen Platz, aber wir brauchen auf jeden Fall gleich die eine oder andere Ladung davon. Und jetzt machen wir es ganz feierlich. Wir sperren jetzt hier mal mit dem Schlüssel die Bar auf. Ah, sieht das nicht schön aus? Na, ist gut geworden, oder? Super geworden. Also, zwei Gläser, eine Packung Strohhalme, zwei Flaschen Tonic Water, eine Flasche Gin, die ist ziemlich groß, eine kleine Lautsprecherbox, außerdem noch ein Raspberry Pi Musikcomputer und eine Lichtorgel, die werde ich gleich noch reinbasteln, bevor es dunkel wird. Dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen Lichtorgelspaß da drin. Aber jetzt stoßen wir erstmal an auf unser gelungenes Projekt. Ist das Eis das Richtige hier oder hätten wir lieber die großen Eiswürfel nehmen sollen? Nee, die kleinen sind gut. Okay, so. 2 Kilo hier mal reinfüllen. Jetzt bräuchte man noch einen Kühlschrank, aber wahrscheinlich würde der nicht... reinfüllen. Nee, wir brauchen nicht so viel Eis. Ja, da muss ja auch noch Chill reinpassen. Was auch noch praktisch wäre, wäre so eine Art Kühlschrank, wo wir das Ganze dann noch... Der müsste am besten Dynamo betrieben sein, aber ich glaube, soweit ist die Kühltechnik noch nicht. Ah, es soll ja Verdunstungskühlschränke geben. Okay. Ja, und so Solarkühlschränke habe ich auch gehört von so Projekten. Das wäre vielleicht was fürs Basteln, genau, wenn man nämlich mit Solar wieder Kälte erzeugen kann. So, jetzt holst du mal den Gin raus. Da habe ich einen genommen, der heißt Berliner Brandstifter. Der wird wohl in Berlin gemacht. Das ist die Edition 2014, Flasche 1253 von 9999. Hand abgefüllt, 7-fach gefiltert und eben in Berlin hergestellt. Bestimmt ein feiner Gin. Was steht da drauf als Geschmacksnote? Wacholder-Charakter. Weich, floral. Ein Dry Gin. Keine Ahnung, das ist auch so eine snobistische Welt, da habe ich noch nicht so richtig eingearbeitet. Ich gieß uns mal ein, ja? Ja, gieß mal ein. So, dass das Eis nicht ganz bedeckt ist. Tonic Water. Das klingt richtig gut. Und die zweite Flasche davon. Das Problem ist ein bisschen... Das Problem ist ein bisschen bei dieser Bar, 2 Drinks und fertig. Und danach kann man dann nur noch pur trinken. Ich glaube, wir haben noch mehr Tonic im Rucksack versteckt. Ja, genau. Aber schick ist es trotzdem. Jetzt noch 2 extrem schicke rot-weiß geringelte Strohhelme dazu, aus Papier anscheinend. Aus dem Hipster-Supermarkt. Und jetzt ein paar Fotos davon gemacht. Ist ja auch so ein Trend heute, dass man sein Essen erstmal fotografiert, bevor man es isst. Ich finde es eigentlich bescheuert. Aber wir sind ja jetzt hier in der Mission. So, Prost. Prost. Super. Sehr gut. Mittlerweile sind wir ziemlich in Barstimmung. Es ist jetzt der 2. Gin Tonic, den wir trinken. Wahrscheinlich nicht ganz der letzte. Und wir haben jetzt noch die Musik angemacht. Stilechter Techno. Berlin, Görlitzer Park halt. Und da könnte auch Punk laufen eigentlich. Ja, aber wir trinken aus Glasgläsern, da hätten wir keinen Punk. Stimmt, wir haben keine Schnappverschlussflaschen oder so. Jedenfalls kommt die Musik, das muss man noch erwähnen, von einem Raspberry Pi Mini-Computer. Das ist so ein Computer, der kostet 30 Euro und über den müsste man mal eine ganze Sendung machen eigentlich. Der wiederum hat eine SD-Karte eingebaut und spielt dann die Musik eben auf diesen kleinen Lautsprecher und auch noch auf die Lichterkette, von der man noch nicht so viel sieht. Ja, da scheint noch die Sonne drauf. Aber der Abend könnte ja noch länger werden. Es funktioniert auf jeden Fall und was auch noch lustig ist, aber das darf man ja eigentlich fast nicht im Radio sagen, dieser Raspberry Pi, der hat auch noch eine kleine Antenne dran und kann auch noch als Piratenradio dienen. Der könnte, ich habe es jetzt gerade abgeschaltet, aber ich habe es schon mal ausprobiert, der kann die Musik, die er spielt, auch gleichzeitig noch als Radiosender ausstrahlen. Schau, hier dieses goldene Kupferkabel. Das ist die Antenne. Das ist die Antenne und es geht anscheinend ein paar hundert Meter weit. Also es ist so ein FM-Transmitter und es klingt nicht besonders gut, aber es funktioniert. Man könnte also auch eine Party machen, wo die Leute alle ihre Radioempfänger Oder Werbung für unsere Bar. Stimmt. Ja, genau. Aber so hört ihr uns einfach nur auf D-Radio Wissen am Mittwochabend bei einer Stunde Netzbasteln. Und jetzt lass mal überlegen, was man daran noch besser machen könnte, solange wir noch gut reden können. Also ich finde, das Ding steht eigentlich relativ stabil. Ja, es steht gut. Es ist ja nur auf dem Ständer. Hätten wir noch irgendwie besser einbauen können. Ja, das ist noch so eine ganze Stunde wahrscheinlich, die man dafür braucht. Da braucht man noch viel Zeit, um dann auch, vielleicht könnte man da sogar so einen Schalter einbauen, der, sobald man die Bar aufklappt, geht sofort die Musik an, geht sofort das Radiosenden los und die Lichterkette an. Das fände ich eigentlich auch noch ganz gut. Und es wäre natürlich auch schick, wenn sich das Ganze über den Nabendynamo vom Fahrrad aufladen würde. Aber die machen gar nicht so viel Strom, sondern irgendwie so 6 Watt oder so. Ja, und eine Aufbewahrung fürs Eis bräuchten wir noch. Am besten eine Kühlbox auf dem Gepäckträger. Ja, das wäre auch noch eine Variante. Oder halt so ein Kühlschrank, der dann irgendwie solarbetrieben ist, der je heißer es wird, desto kälter wird dann der Kühlschrank. Aber wahrscheinlich ist das auch eher noch Zukunftsmusik. Ein Perpetuum Sonne. Ja. So. Und was man natürlich auch noch machen könnte, man könnte das Ganze für Picknick ausbauen, dass man auch noch Sachen essen kann. Aber auf jeden Fall ist dieser kleine Bartisch mit dieser gummierten Fläche, der ist total classy. Wenn man da drüber fährt, macht es eben so und man denkt wirklich, man wäre in einem Pub. Ja. So, und wir machen jetzt mal langsam Schluss. Wie gesagt, sonst können wir irgendwann gar nicht mehr richtig geradeaus reden. Das war eine Stunde Netzbasteln am 22. April. Bald kommt der Mai. Und da hören wir uns dann wieder in der 30. Ausgabe von eine Stunde Netzbasteln, dann von der Republika Netz- und Bloggerkonferenz. Vielen Dank an Livius Hera. Gerne. Wie geht deine Webseite, wenn man von dir mal so ein Teil gebaut haben möchte? LiviusHera.com. Okay, da Hera sind mit AE geschrieben. Mit AE geschrieben. Da sind auch noch ein paar andere Sachen, die du gebaut hast. Die sind vielleicht manchmal nicht ganz so praktisch und sinnvoll, aber dafür auch ganz schön. Schön sind sie auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Moritz Metz und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Schöne Grüße aus der mobilen Bar am Görlitzer Park in Berlin. Tschüss. D-Radio Wissen.